بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نعم الله سبحانه وتعالى سأل أباما سبحانه وتعالى الله خيزن تحيل وفيت محمد دف ألزين قفاتن بس أن أنا متاك أن ديم إس manch ein Gesicht weiß sein wird und manch ein Gesicht schwarz sein wird. Möge Allah uns zu denjenigen machen, deren Gesichter weiß sein werden. Und möge Allah uns zu den Leuten der rechten Seite machen und unser Buch in unsere rechte Hand geben. Und heute kommen wir zum Kapitel über Babun oder Babu Sawmit Tatawwu', das heißt das Unterkapitel über das freiwillige Fasten. Weil wir haben über Ramadan gesprochen, über das Pflichtfasten und die anderen Pflichtarten von Fasten. Und dann ist es angemessen, dass am Ende dieses Kapitels erwähnt wird, dass es auch noch freiwillige Formen des Fastens gibt, genauso wie es bei den Gottesdiensten die Pflicht sind, wallahu a'lam, sehr oft die gleiche Form des Gottesdienstes gibt, freiwillig, wie zum Beispiel beim Zakah gibt es die Sadaqa, beim Pflichtgebet gibt es das freiwillige Gebet, im Hajj, bei der Umrah, und so weiter und so fort. Selbst beim Wudu, die Gebetswaschung, sie ist an sich Pflicht. Wenn du keine Gebetswaschung hast, musst du ein Pflichtgebet beten. Ja? Aber wenn du schon Gebetswaschung hast, dann ist es eine Sunna, dass du nochmal Gebetswaschung machst für ein Pflichtgebet, für ein neues Pflichtgebet. Und insofern gibt es auch beim Fasten ein Pflichtfasten. Und nicht nur Ramadan ist Pflichtfasten, es gibt ja noch die anderen, die wir erwähnt haben. Aber es gibt auch freiwilliges Fasten, Tatawwu', freiwilliges. Und wie es heißt, sind diese freiwilligen Gottesdienste immer dafür da, dass sie irgendwelche Mängel ausbügeln, die man erworben hat bei seinem Pflichtfasten. Denn es passiert, dass man, oder meistens oder oft, macht man einen Gottesdienst nicht auf die vollständige Art und Weise, denn unser Vorbild ist unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und er hat es auf die beste Art und Weise getan. Und manchmal unterlässt man eine Sunna oder begeht eine Sünde, all dies verringert dann die Belohnung, und dafür gibt es eben die freiwilligen Gottesdienste, die diese Mängel ausfüllen. Und deswegen wird am Tag der Auferstehung gefragt werden, wenn jemand irgendwie bestimmte Pflichten unterlassen hat, wird gefragt werden, hal li abdi min tatawwu', das heißt, hat mein Diener irgendwelche freiwillige Taten begangen? Gemeint ist eben in Bezug auf diejenigen Taten, wo er bei den Pflichtteilen eben etwas ausgelassen hat. Also wenn er irgendwie bestimmte Pflichtgebete nicht auf die Art und Weise gemacht hat, wie er hätte sollen, oder Pflichtgebete nicht gebetet hat, dann wird gefragt werden, ob er irgendwelche freiwilligen Gebete gemacht hat. هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّعًا فَيُكَمَّلُوا بِهِمَا أو بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. Und dann werden eben die Mängel aufgefüllt, und alle seine Taten werden dementsprechend behandelt. Also das Gebet, das Fasten und alle anderen. Und der Hadith ist bei den vier Sunan-Büchern und bei Al-Jami' und Al-Suyuti und im Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah. Und der Hadith ist sahih. Und wir werden jetzt einfach mal erwähnen, eine Liste von freiwilligen Arten von Fasten. Erstens Ayyamul Bid, das sind die der 13. und 14. und 15. eines jeden Mondmonats, und es heißt auf Arabisch die weißen Tage, weil dort in diesem Zeitpunkt der Himmel am hellsten ist, weil man eben da Vollmond hat, ganz einfach, weil in Mitte des Monats der Vollmond ist. Und manche Ulama haben gesagt, dass der 12., 13., 14., aber richtiger ist, dass es der 13., 14. und der 15. eines jeden Mondmonats ist. Und dementsprechend sagte Abu Huraira, radiallahu anhu arda, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath, das heißt, mein innigster Freund hat mir, sallallahu alaihi wasallam, mir drei Sachen ans Herz gelegt. Siyamu thalathati ayyam min kulli shahr. Drei Tage von jedem Monat zu fasten. Waraka'atayat duha, und die zwei Raka'at, zwei Gebetssequenzen zur Duha-Zeit, also Vormittagszeit. Wa an utira qabla al-anam, und dass ich mein Witr-Gebet verrichte, noch bevor ich schlafen gehe. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und diese drei Tage, die hier in diesem Hadith erwähnt worden sind, kann sein, dass damit gemeint ist Ayyam al-Bird, diese drei Tage, der 13., 14. und 15. Und kann aber auch überhaupt irgendwelche drei Tage des Monats sein. Also man kann überhaupt, es ist eine Sunna, dass man überhaupt irgendwelche drei Tage eines Monats fastet. Muss auch nicht hintereinander sein. Und das ist also auch richtig und in Ordnung. Dann gibt es, dass man montags und donnerstags fastet. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith bei Tirmidhi und er ist sahih, er sagte: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Das heißt, die Taten werden am Montag und am Donnerstag oder montags und donnerstags präsentiert, Allah vorgelegt, ist damit gemeint. فأحب, und deswegen liebe ich es oder möchte ich oder wünsche ich, dass meine Taten vorgelegt werden, während ich auch faste. Während ich auch faste. Eben, dass eben auch gesagt wird, mein Diener oder dein Diener, wir haben ihn verlassen, während er gefasst hat. Denn die Engel tauschen sich auch aus. Die Engel, die mit dem Schreiben beauftragt worden sind, tauschen sich montags und donnerstags aus. Und diejenigen, die die Taten mit sich nach oben nehmen, sie stellen dann die Taten Allah vor, sie legen sie ihm vor. Und dann wird eben dazu auch gesagt, dass er auch, wir haben ihn verlassen, während er noch fastete. Ja, und deswegen liebte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam es auch, diesen Tag zu fasten. Und ebenfalls ist überliefert worden, dass jeden Montag und Dienstag Allah azza wa jal jedem Menschen seine Sünden vergibt, der kein Schirk begeht. Es sei denn, also eine Ausnahme besteht in Bezug auf diese Menschen, die keinen Schirk begehen, nur wenn man zwischen sich und seinem Glaubensbruder irgendwelcher Streit herrscht. Und wenn man im Streit ist zwischen seinem Bruder und sich selbst, dann wird eben gesagt werden, wartet bei diesen beiden ab, noch bis sie sich wieder versöhnen. Wartet bei diesen beiden, also wird ihnen nicht vergeben, bis sie sich versöhnen. Der Hadith ist auch authentisch überliefert worden. Und deswegen es ist eine Art Dank, dass man Allah subhanahu wa ta'ala dankt und man diese Tage fastet. Ja, und überhaupt bei den freiwilligen Taten, man sollte sie nicht unterlassen, man sollte unbedingt einen Anteil davon erwerben, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem Hadith Qudsi: وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Und er sagte: Mein Diener nähert sich mir so lange mit freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. Mein Diener nähert sich mir so lange mit freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. Und der Hadith bei Bukhari, Ahmad und Al-Jami'. Dann gibt es 6 Tage von Shawwal, die man fastet. Und diese 6 Tage von Shawwal beginnen frühestens ab dem 2. Shawwal. Denn der 1. Shawwal ist ja verboten zu fasten, weil es ein Eid-Tag ist. Und man muss die 6 Tage von Shawwal nicht hintereinander fasten. Man kann die 6 Tage von Shawwal auch verstreut fasten. Hauptsache man fastet sie im Monat Shawwal. Dann der Monat Muharram. Der Monat Muharram, der 1. Monat im Kalender, im Mondkalenderjahr, darüber sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. Also Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, das beste Fasten nach dem Fasten im Monat Ramadan ist es, in Allahs verbotenen Monat und in Allahs heiligen Monat Muharram zu fasten. Und das beste Gebet nach dem Pflichtgebet ist das Nachtgebet. Und der Hadith ist sahih bei Abu Dawud und An-Nasa'i und At-Tirmidhi. Und über den Monat Rajab, weil das anscheinend verbreitet ist, ist nichts Authentisches überliefert worden. Über den Monat Rajab ist gar nichts Authentisches überliefert worden. Also es ist zwar ein verbotener Monat oder ein heiliger Monat, einer von den vier Heiligen, aber trotzdem ist es nicht irgendetwas Besonderes darin zu fasten. dann gibt es den Tag von Ashura und Tasua. Der Tag von Ashura ist der 10. des Monats Muharram. Dieser Tag ist eben was Besonderes. Ja? Und überhaupt der Monat Muharram, wie ich gesagt habe. Und warum? Weil Ibn Abbas überliefert hat, er sagte, حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس sagte رضي الله عنه وأرضاه, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den 10. Tag von Muharram fastete und anordnete, dass man ihn fasten soll, sagten die Leute, O Gesandte Allahs, es ist doch ein Tag, den die Juden und Christen verherrlichen. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, also wenn es, inshallah, wenn ich bis zum nächsten Jahr noch lebe, werden wir auch noch den 9. Monat, den 9. Tag dazu fasten. Und dann sagte Ibn Abbas, aber als der nächste, als nächstes Jahr eingetroffen war, dann war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schon gestorben. Und aus diesem Hadith gibt es natürlich viele Vorteile, aber viel Nutzen kann man daraus ziehen. Unter anderem das Verständnis des Sahaba, radiallahu anhum, dass sie sich unterscheiden wollen von den Juden und Christen und nicht so sein wollen wie sie. Und des Weiteren, dass man insha'Allah sagen soll, wenn man eine zukünftige Sache tun möchte. Und auf jeden Fall ist der Grund, warum wir eben nicht nur den 10. fasten, sondern auch den 9., weil wir uns eben von ihnen unterscheiden wollen. Und dieser Tag, natürlich, wie gesagt, wird, dass Musa a.s. an diesem Tag vom Pharao gerettet worden ist. Und wenn man nur den 10. alleine fastet, geht das auch. Wenn man nur den 10. alleine fastet, geht das auch. Und dann gibt es noch weitere freiwillige Tage zum Fasten, und zwar der 1. bis zum 9. von Dhul-Hijjah. Der 1. bis zum 9. von Dhul-Hijjah ist der 12. Monat im islamischen Kalender. Das ist der Monat, wo die Hajj stattfindet. Und am 9. ist ja der Arafat-Tag. Und für denjenigen, der nicht im Hajj ist, ist es Sunnah, dass er alle diese ersten 9 Tage fastet. Und für denjenigen, der im Hajj ist, er fastet nur die ersten 8 Tage. Weil es der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hajj war, hat er den 9. Tag nicht gefastet im Arafat. Und der Grund, warum man da unbedingt fasten soll und überhaupt viele gute Taten verrichten soll, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني أيام العشر. Er sagte, es gibt keine Tage, an denen die Taten Allah lieber sind als in diesen Tagen, also den 10 Tagen von Dhul-Hijjah. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Er sagte, sie sagten, O Gesandte Allahs, nicht einmal der Jihad auf Allahs Weg. Und er sagte, nicht einmal der Jihad auf Allahs Weg. Es sei denn, jemand zieht aus, also aus seinem Haus zum Jihad, mit seinem ganzen Vermögen und mit seiner eigenen Seele und kehrt mit nichts davon wieder zurück. Und der Hadith ist bei Bukhari, Abu Dawud, Tirmidhi und Ibn Majah. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über den Tag von Arafat, Siyamu yawmi Arafah, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wallati ba'dah. Er sagte, in Bezug auf das Fasten am Tage von Arafat, also den 9. Tag von Dhul-Hijjah, hoffe ich bei Allah, dass er dadurch die Sünden des vergangenen und des zukünftigen Jahres vergibt. Das hat es bei Muslim Abu Dawud ibn Majah. Und wie die Gelehrten gesagt haben, die Mehrheit, dass hiermit sind gemeint die kleinen Sünden. Die werden durch solche Taten automatisch vergeben. Allerdings die großen Sünden brauchen Taube und die Sünden, wo auch noch Rechte involviert sind, da muss man den Leuten ihre Rechte wieder zurückgeben. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Ahabbu siyami ila Allah ta'ala siyamu Dawud. Kana yasumu yawma wa yuftiru yawma. Er sagte, das Fasten oder die Art zu fasten, die Allah dem Erhabenen am liebsten ist, ist das Fasten von Dawud alaihi salam. Er pflegte einen Tag zu fasten und einen Tag nicht zu fasten. Abwechselnd einen Tag zu fasten und einen Tag nicht zu fasten. Also er fastete jeden zweiten Tag. Und das ist übrigens das Maximum, was man darf. Das ist das Maximum, was man darf. Man sollte auf keinen Fall noch mehr fasten als das. Und gemeint ist auch, wenn jemand diese Arten von Fasten praktiziert, soll er nicht zusätzlich noch Montag und Donnerstags fasten. Und auch nicht Ayam al-Bid oder so etwas. Denn das ist das meiste, was der Prophet in einem Hadith, wo jemand fasten wollte und noch mehr fasten wollte, und da hat der Prophet immer mehr Tage gegeben, die er fasten kann, freiwillig. Und dann war aber da die Grenze, hat er gesetzt. Mit dem Fasten von jeden zweiten Tag, das ist die Grenze. Mehr darf man sich nicht zumuten. Von Ausnahmen abgesehen, wie wir sehen werden, im Monat Sha'ban pflegt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fast vollständig zu fasten. Und ihn sogar zu verbinden mit Ramadan. Ja. Also von Ausnahmen abgesehen, darf man nicht mehr fasten als das. Denn mehr als das, das wäre übertreiben. Mehr als das wäre übertreiben. Ja. Dann darf man nicht freitags fasten, wenn man nur am Freitag fasten möchte. Und man darf auch nicht am Samstag fasten, wenn man nur vorhat, am Samstag zu fasten. Möchte man also freitags fasten, fastet man vorher oder nachher einen Tag. Möchte man Samstag fasten, fastet man vorher oder nachher auch einen Tag. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Juwayriyah, radiallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري sie sagte, dass der Gesandte Allah oder dass der Prophet صلى الله عليه وسلم zu ihr an einem Freitag kam, während sie fastete, und er sagte, hast du gestern gefastet, also am Donnerstag? Dann sagte sie nein. Dann sagte er, möchtest du morgen fasten oder hast du vor, morgen zu fasten, also am Samstag? Dann sagte sie nein. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dann bricht dein Fasten. Dann bricht dein Fasten. Und der Hadith ist sahih bei Abu Dawud und Ibn Khuzaima. Und dieser Hadith weist klar und deutlich darauf hin, dass man am Samstag fasten darf, wenn man eben einen Tag vorher gefastet hat oder nachher gefastet hat. Es geht also einfach nur darum, dass man nicht an einem bestimmten Tag fasten darf. Und manche andere Gelehrten haben gesagt, dass man samstags überhaupt nicht fasten darf. Überhaupt nicht fasten darf. Und sie stützen sich auf einen Hadith, wo der Gesandte Allah s.a.w. gesagt hat, und der Hadith ist auch authentisch, fastet samstags nicht, es sei denn, es ist für euch Pflicht zu fasten. لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم. Fastet samstags nicht, es sei denn, es ist euch auferlegt worden, da zu fasten. Und sie haben diesen Hadith genommen, wie er ist. Ja? Aber die Mehrheit haben gesagt, dass es bei diesem Hadith darum geht, dass man eben nur samstags alleine fastet. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Juwayriyah. Und auch noch andere, also mehr oder weniger logische Beweise, weil wenn jemand jeden zweiten Tag fastet, dann ist es offensichtlich, dass er auch samstags fasten muss. Oder wenn jemand die sechs Tage von Shawwal fastet, dann normalerweise fastet er sie auch hintereinander. Und dann wird auch ein Samstag dabei sein. Und wenn jemand den Tag von Arafat fastet, dann wird es auch mal passieren, im Laufe der Zeit, dass es auch Samstag sein wird. Und andere Tage, die man auch verfasten kann, ja. Wie dem auch sei, die Meinungsverschiedenheit gibt es, aber richtiger ist, dass man samstags fasten darf, wenn man es nicht herauskristallisiert, dass man unbedingt nur samstags fasten möchte. Ja. Dann, dementsprechend darf man am Tag von Arafat fasten, wenn es samstags ist. Ja? Weil Arafat ist ja auch nur ein Tag. Und es kann ja sein, dass es auf Samstag fällt. Dann hat man weder vorher noch nachher gefastet. Ja? trotzdem darf man das, weil man es gefastet hat, nicht weil es Samstag ist und weil es Arafat ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, fastet am Arafat-Tag, es sei denn, es ist ein Samstag. Und er hätte es sagen können. Er hätte es sagen können. Und außerdem sind die Hadith in Bezug auf Arafat authentischer als die Hadithe, die es verbieten, dass man samstags alleine fastet. Und das ist auch die Ansicht vieler uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen. Na, dann, was verboten ist zu fasten, ist Yom al-Shak, der Tag des Zweifels. Wortwörtlich übersetzt, das gemeint ist der letzte oder eben nicht der letzte Tag von Schaban. Und wenn man noch nicht weiß, ist, also angenommen heute ist der 29. Tag von Schaban und wissen nicht, ist morgen der 30. Schaban oder der 1. von Ramadan. Man darf diesen Tag des Zweifels nur fasten, wenn man sich sicher ist, dass Ramadan eingetroffen ist. Ja? Wenn man sich nicht sicher ist, dass Ramadan eingetroffen ist, darf man diesen Tag nicht fasten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten hat. Aber gleich reden wir noch ein bisschen ausführlicher über Schaban, besonders über die zweite Hälfte im Schaban. Dann darf man auch nicht an den Festtagen der Kuffar fasten. Also wenn man damit beabsichtigt, irgendwie, dass es, weil man eben so aussieht, als würde man diese Tage aus Verherrlichung dieser Tage fasten oder sowas ähnliches. Ja, aber inshallah kommt keiner auf die Idee, am 24. Dezember zu fasten oder sowas. Und was auch nicht erlaubt ist, was verboten ist, absolut verboten ist, sind die Tage von Eid zu fasten. Und damit ist gemeint, der erste Tag nach Ramadan, also der zweite von Shawwal. Diesen Tag unter Übereinkunft darf niemand fasten. Niemand. Gar niemand. Und genauso der 10. Tag von Dhul-Hijjah, weil der 10. Tag von Hijjah ist der andere Eid-Tag, Bayram, ne? Der nach dem Hajj. Also Yom al-Nahr, Opferfest, ist der 10. von Dhul-Hijjah. Und diese beiden Tage darf niemand fasten. Und wir wissen aber, dass die Eid-Tage nach dem Hajj sind 4 Tage. Ein Tag Opferfest, 3 Tage Ayyam al-Tashriq, also 4 Tage. Der erste Tag darf niemand fasten. Die anderen 3 Tage, wie wir erwähnt haben im Hajj-Kapitel, das haben wir ja vorgezogen, in diesen 3 Tagen Ayyam al-Tashriq, kann es sein, dass ein Hajji, ein Pilger, fastet. Kann es sein, dass ein Pilger fastet, weil er kein Opfertier gefunden hat oder sich leisten konnte. Und dann muss er stattdessen nämlich 3 Tage im Hajj fasten und 7 Tage, wenn er wieder zurückgekehrt ist, nach Hause. Oder auf dem Weg nach Hause ist. 10 Tage insgesamt, ja, richtig. Und diese 3 Tage, es kann sein, dass aus zeitlichen Gründen nur in diesen 3 Tagen von Ayyam al-Tashriq fasten kann. Weil zum Beispiel ihm das Geld so ausgegangen ist. Er hat gedacht, er hätte Geld und hat dann doch keins gehabt. Oder aus anderen Gründen, ja. Und dieser darf fasten. Allerdings alle anderen Menschen dürfen nicht fasten an diesen 3 Tagen von Tashriq, weil es gehören zu den 4 Tagen von Eid. Ja. Gut. Ich denke, das ist klar. Dann lohnt es sich noch zu erwähnen, wenn ein Tag lang ist, also wenn ein Tag kurz ist, wie in manchen Ländern, ja, dann ist es kein Problem zu fasten. Ja, dann fastet man eben nur die paar Stunden oder so, wenn es eben nicht, wenn die Sonne nur ein paar Stunden auf ist oder so, ja, dann kann man ja kurz fasten. Aber was ist, wenn die Sonne eben lange auf ist, ja, sehr lange auf ist? In manchen Ländern geht sie ja fast gar nicht mehr unter. Oder in manchen Ländern geht sie gar nicht unter. Auf jeden Fall, da wo sie eben, da wo sie sehr lange braucht, bis sie untergeht, da handhabt man es so, dass man fastet, und wenn es einem zu schwer fällt, dann bricht man sein Fasten. Ja, man fastet, und wenn es einem zu schwer fällt, bricht man Fasten. Und nicht irgendwie, dass man von vornherein sagt, man fastet nicht oder so. Weil Allah weiß am besten, ob man es durchhält oder nicht. Auf jeden Fall, wenn man dann es nicht aushält, dann bricht man sie am Fasten und holt es eben nach zu einer Zeit, wo es angenehmer ist zu fasten. Aber wenn die Sonne gar nicht untergeht, dann irgendwie ist manchmal im Umlauf bei manchen Leuten, dass sie sagen, man fastet gemäß dem nächstliegenden Land oder Gebiet, wo die Sonne untergeht. Aber wenn man das sich mal realistisch überlegt, das nächstliegende Gebiet, das wird das sein, wo es genau eine Sekunde lang untergegangen ist oder sowas, ja. Also das macht nicht viel Sinn, ne? Das macht nicht viel Sinn, sondern da müssen eben die Gelehrten der dortigen Region sich darum kümmern, nach welchem System sie sich halten, möchten sich Zeiten setzen, gemäß meinetwegen Makka oder sowas ähnliches, ja. Das ist dann, das ist ein Ijtihad, den sie da machen müssen, inshallah. Aber, oder genauso, wenn die Sonne gar nicht erst aufgeht, ne? Das kann ich dann nicht nie fasten oder sowas. Ich meine, also wenn Fajr gar nicht eintritt, so. Das, die Pflicht des Fastens wird ihnen nicht unterlassen. Ja. Na, auf jeden Fall. Ja. Über den Schaban, das ist der 8. Monat von Mondkalender, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَصُومُ. Wenn die Hälfte von Schaban vorbei ist, dann fastet nicht mehr. Und der Hadith ist sahih bei Abu Dawud al-Tirmidhi ibn Majah. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumh. Der Hadith bei Bukhari ibn Muslim. Das heißt, fastet nicht vor dem Ramadan ein oder zwei Tage. Es sei denn, jemand von euch war es gewohnt, auf eine regelmäßige Art und Weise zu fasten, dann soll er eben fasten. Ja, und das ist offensichtlich, wie wenn jemand zum Beispiel montags und donnerstags gefastet hat und dann fällt eben dieser Montag oder Donnerstag genau auf, wie heißt es, meinetwegen sogar den Tag des Zweifels, Yom HaShak, darf er fasten. Oder es fällt auf überhaupt die zweite Hälfte von Schaban, darf er fasten. Ja, das ist kein Problem, wenn man irgendeine Gewohnheit gehabt hat. Allerdings, wenn man Schaban überhaupt nicht gefastet hat, von Anfang an nie gefastet hat, oder bis zur Hälfte gar keine Gewohnheit hatte, dann darf man nicht erst nach der zweiten Hälfte anfangen zu fasten und sagen, ich möchte jetzt mich vorbereiten auf Ramadan oder ähnliches. Nein, das ist dann einem verboten. Und das ist die Ansicht, die richtige Ansicht, weil sie die Hadithe alle in Einklang bringt und nicht die Hadithe unterlässt. Und ich glaube, Aisha Rana oder eine andere Frau oder ein Gefährte des Propheten sagte, ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama shahrayn mutatabi'ayn illa annahu kana yasilu sha'bana bi Ramadan. Er sagte, oder sie sagte, niemand hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zwei Monate hintereinander gefastet. Es sei denn, es war Sha'ban. Er pflegte Sha'ban mit Ramadan zu verbinden. Und der Hadith ist sahih bei Abu Dawud. Aber gleichzeitig heißt es, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sha'ban kullahu yasumu Sha'ban illa qalila. Der Hadith bei Bukhari Muslim sagt, überliefert der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte Sha'ban, den gesamten Sha'ban zu fasten, bis auf wenige Tage. Also nicht die gesamten Tage, sondern die meisten Tage von Sha'ban pflegte er zu fasten, sallallahu alaihi wasallam. Na, Entschuldigung, vielleicht der Hadith, den ich gerade erwähnt habe, dass er niemals zwei Monate hintereinander gefastet hat, außer Sha'ban mit Ramadan zusammen verbunden, ist nicht nur bei Abu Dawud, sondern auch bei Nasai und Ibn Majah und bei Ahmed. Und allgemein können wir noch anführen, dass in Bezug auf das Kapitel Fasten, wenn man eine Ibadah angefangen hat, egal welche, soll man sie zu Ende führen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Das heißt, und macht eure eigenen Taten nicht zunichte. Und das ist allgemein gesehen. Trotzdem, wir haben gesagt, wenn es ein Pflichtfasten ist, zum Beispiel Ramadan oder Nadr oder Nachholen vom Ramadan, dann darf man sein Fasten nicht brechen. Das ist verboten, haram. Und bei freiwilligem Fasten darf man sein Fasten brechen. Man muss es nicht nachholen. Und das gleiche gilt wie beim Gebet. Man soll seine freiwilligen Gebete nicht vernichten oder zunichte machen. Eine Ausnahme gibt es bei den Gottesdiensten, wo man sie auf keinen Fall einfach mittendrin aufhören darf, ist bei Umrah und bei Hajj. Auch wenn Umrah und Hajj freiwillig ist, muss man sie zu Ende führen. Man hat nicht das Recht, einfach aufzuhören mittendrin. Und auch wenn Umrah und Hajj ungültig geworden ist, muss man sie nachholen. Und zu Ende führen und dann nachholen, also gemeint ist. Und das ist, wie heißt es, die Ansicht von Ibn Umar und Ibn Abbas gewesen. Also angenommen, der Hajj und der Umrah wird ungültig durch Geschlechtsverkehr. Dann muss man den Hajj und Umrah zu Ende führen und im folgenden Jahr nachholen. Ja. Und über Laylat al-Qadr kann man viel sagen, außer dass wir überzeugt sind davon, dass es in den letzten 10 Tagen von Ramadan stattfindet, Laylat al-Qadr. Aber fängt man an, diese ungerade Anzahl von Tagen vom Ende des Monats anzuzählen oder vom Anfang des Monats anzuzählen? Also wenn man sagt, wenn man der Meinung ist, dass in den letzten, sagen wir mal, 7 Tagen ist oder so, oder also zählt man vom Ende an oder vom Anfang an? Dementsprechend ergibt sich, ob der Tag eine gerade oder eine ungerade Zahl ist. Also warum, was sage ich damit jetzt? Die letzten 10 Tage von Ramadan, welche sind das? Der Monat kann doch 29 oder 30 Tage haben. Das heißt jetzt davon auszugehen, dass der, also sind es jetzt auf jeden Fall immer 10 Tage, so dass man immer vom Ende ausgeht und rückwärts zählt, 29, also vom 20. bis zum 29. Oder eben vom 30. bis zum 21. Ja? Oder geht man davon aus, dass es manchmal 9, manchmal 10 sind. Und dann rechnet man eben immer vom 21. bis zum 29. oder 20. bis zum 29. oder bis zum 30. Okay? Und insofern wissen wir niemals mit Gewissheit, wann Laylat al-Qadr ist. Wir wissen nicht einmal, auch wenn wir sagen, überzeugt uns eine ungerade Anzahl. Ja, wo fängst du an zu zählen? Am Ende oder vom Anfang? Ja? Deswegen, also, es ist schon ein großes Risiko, wenn man einfach nur eine Nacht betet oder so. Ne? Macht nicht viel Sinn. Aus mehreren Gründen. Na. Und es gibt Belege dafür, dass es am 21. ist und am 27. ist und auch an anderen Tagen. Und teilweise sind sie auch authentisch und ganz klar, fast der Tag eigentlich schon erwähnt, fast mit Gewissheit erwähnt. Allerdings, diese Hadithe, da sie authentisch sind und bestimmte Tage enthalten und sich offensichtlich widersprechen, kann man die Hadith nur vereinen, dass Laylat al-Qadr eben nicht jedes Jahr am gleichen Tag stattfindet. Sondern dass Laylat al-Qadr wandert an verschiedenen Tagen. Manchmal ist es an einem Tag, manchmal an einem anderen Tag. Es gibt authentische Hadith, wo es 21. heißt, und 23. und 27. Wie willst du die Hadith vereinen, wenn du nicht sagst, dass es eben in verschiedenen Jahren zu verschiedenen Tagen stattfindet? Ja. Wallahu a'lam. Es gibt sogar eine Ansicht, die sagt, dass es über das ganze Jahr verstreut ist. Manche sagen, es kann im ganzen Jahr stattfinden, irgendwann mal. Und deswegen soll man sowieso die ganze Nacht, jede Nacht beten. Ja. Das zweifellos soll man natürlich. Ne? Wenn man, na. Auf jeden Fall soll man in dieser Nacht sagen, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Also, oh Allah, du liebst es zu vergeben, du liebst es zu vergeben, so vergib mir. Und das soll man auf jeden Fall sagen. Wallahu a'lam. Und wir werden dann inshallah nachher über Al-I'tikaf sprechen. Wa sallallahu baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala Rasulullah. Jetzt kommen wir zum letzten Unterkapitel über das Fasten. Und zwar Babul I'tikaf. Babul I'tikaf. Und dieses Kapitel erwähnt man am Ende des Kapitels über das Fasten, weil es im Zusammenhang steht mit dem Fasten im Ramadan, aufgrund der Tatsache, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, in Ramadan I'tikaf zu machen. Und I'tikaf, sprachlich gesehen, bedeutet sich an eine bestimmte Sache halten, oder bei einer bestimmten Sache bleiben. Und gemeint ist hiermit das Bleiben in der Moschee, das Verweilen in der Moschee, das ist Al-I'tikaf. Die Sunna ist es, dass man in der Moschee bleibt im Monat Ramadan, dass man I'tikaf macht im Monat von Ramadan. Und man darf es allerdings I'tikaf auch machen an anderen Tagen von Ramadan, denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist überliefert worden authentisch über ihn bei Ibn Khuzaimah und auch bei Abu Dawud, dass er in Shawwal manchmal I'tikaf gemacht hat sallallahu alaihi wasallam. Und gemeint ist eben das Bleiben in der Moschee, dass man sich zurückzieht von dem Diesseitigen, von der Diesseite, von den Diesseits und sich Allah subhanahu wa ta'ala ganz widmet und die Moschee auch nur verlässt aufgrund von Notwendigkeiten und nicht aufgrund von irgendwelchen Gründen. Über die Vorzüglichkeit des I'tikaf, über die Belohnung, die man für I'tikaf bekommt, sind mehrere Hadithe überliefert worden. aber keine einzige davon hält dem Maßstab der Hadith-Werten stand. Deswegen sind sie alle als schwach oder noch schwächer eingestuft worden. Aber es genügt als Vorzüglichkeit, dass, wie heißt es, man sich zurückzieht, um Allahs zu gedenken. Und das ist der Sinn von jeder Ibadah. Der hauptsächliche Sache ist, dass man Allahs gedenkt. Was ist ein Gebet wert, wenn man abwesend ist im Gebet? Ja. Man erhält ja nur von seinem Gebet den Anteil an Belohnung, bei dem man geistig anwesend gewesen ist. Wenn man abwesend ist, dieser Teil, das macht zwar seine Pflicht erledigt, aber das ist, wird einem nicht dafür belohnt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ und reinige mein Haus für die es umkreisenden und diejenigen, die I'tikaf machen. Das genügt an Vorzüglichkeit, dass Allah das erwähnt hat. Und es genügt an Vorzüglichkeit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es selbst gemacht hat und auch die Mütter der Gläubigen, Allah möge mit ihnen allen zufrieden sein. Und in Bezug auf das Gedenken Allahs sagte Allah subhanahu wa ta'ala, das genügt auch an Vorzüglichkeit des I'tikaf. Er sagte, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Und das ist überhaupt das Größte. Gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Und ein edler Hadith betont die Gewaltigkeit, dass man Allahs gedenkt. Und betont, dass es die beste Tat ist überhaupt, dass man Allahs gedenkt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ. Er sagte, soll ich euch nicht kundgeben von den besten eurer Taten und diejenigen, die am reinsten sind bei eurem König, also Allah subhanahu wa ta'ala, und diejenigen, die dafür sorgen, dass ihr die höchsten Stufen erhalten werdet im Paradies. Und soll ich euch nicht verkünden, welche eure die besten Taten sind, die besser sind, als dass man Gold spendet und Silber spendet und besser ist, als dass man auf seine Feinde trifft und ihnen auf den Nacken haut oder sie euch auf den Nacken hauen? Und dann sagten sie, Bala, doch, o Gesandte Allahs. Und er sagte, Dhikrullah. Er sagte, Dhikrullah, Allahs Gedenken. Der Hadith ist sahih bei Tirmidhi und bei anderen. Und das weist darauf hin, dass es überhaupt die beste aller Taten ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es gedenkt. Und I'tikaf darf man machen, nachdem man allen anderen Menschen ihre Rechte gegeben hat. Denn I'tikaf ist keine Pflicht. Und alles andere, was eine Pflicht ist, geht denjenigen Sachen vor, die eine Sunna sind. Und für die Gültigkeit des I'tikaf ist vorausgesetzt, dass man erstens die Absicht dazu hat. Denn es kann sein, dass man in der Moschee sich aufhält, aber nicht die Absicht hatte, diesen Gottesdienst zu verrichten, eben in der Moschee zu bleiben, um sich Allah zu widmen. Zweitens, dass man Ikhlas hat. Und zwar Aufrichtigkeit, gemeint ist aber hier jetzt, dass man das nur für Allah subhanahu wa ta'ala tut. Wie bei jedem anderen Gottesdienst. Und nicht, dass man eben, deswegen sollte man, nicht wie viele Menschen machen, sie sagen, inshallah werde ich am Ende inshallah werde ich im Ramadan I'tikaf machen oder so ähnliches. Oder sie sagen, ich bin im I'tikaf oder so etwas. Sondern, das ist eine Sache, die man für sich selbst behalten soll und niemandem davon mitteilen soll. Denn, warum, was für einen Sinn macht es denn, dass ich es jemandem mitteile? Es sei denn, ich komme in eine Situation, wo ich reagieren muss, wie wenn jemand sagt, komm, lass uns doch mal spazieren gehen oder so etwas. Denn das darf man nicht machen während dem I'tikaf. Das macht den I'tikaf ungültig. Deswegen ist es am besten, wenn niemand davon weiß. Dann muss I'tikaf sein in einer Moschee und nicht einfach in einem Gebetsplatz. Und es ist bekannt, was Unterschied ist zwischen einem Gebetsplatz und einer Moschee. Ein Gebetsplatz ist da einfach, wo man die Leute einfach den Platz reserviert haben, um zu beten. Wie zum Beispiel in Büchereien, manche machen sie manchmal Gebetsecke oder Universitäten machen sie Gebetsraum oder so etwas. Bekannt ist eine Moschee, ist ein Gebäude oder ein Ort, wo die Gebete verrichtet werden und das Jum'a-Gebet auch dort verrichtet wird und wo auch zum Gebet gerufen wird. Ja, das ist eine, was man als Moschee bezeichnet. Und das ist Voraussetzung, dass auch dort das Jum'a-Gebet verrichtet wird. Denn ansonsten müsste man nämlich die Moschee verlassen. Denn zum Jum'a-Gebet muss man gehen. Und deswegen muss es in einer Moschee sein, wo Jum'a verrichtet wird. Und das gilt, was Jum'a angeht, gilt nur als Pflicht. Also es ist nur Pflicht, dass man in einer Moschee I'tikaf macht, wo auch Jumu'ah stattfindet, wenn es ein Pflicht-I'tikaf ist. Wenn es ein Pflicht-I'tikaf ist. Weil, wenn ich zum Beispiel ein Gelübde leiste, Nadr mache, und mich verpflichte, 8 Tage lang in einer Moschee I'tikaf zu machen, dann darf ich ja nicht raus. Ja, deswegen muss es eine Moschee sein, wo Jumu'ah gibt. Ja. Und ansonsten ist, kann man den I'tikaf ja brechen. Ansonsten kann man den I'tikaf ja brechen. Allerdings, unser Prophet s.a.w. hat ja 10 Tage I'tikaf gemacht oder sogar 20 Tage I'tikaf gemacht. Ja. Und das war in der Moschee des Propheten s.a.w. Also ansonsten darf man es, weil man seinen I'tikaf ja brechen darf. Dann, es gibt eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama zwischen ob I'tikaf immer verbunden sein muss mit Fasten. Das heißt, darf jemand, der nicht fastet, I'tikaf machen oder nicht? Und die Hanafiya und Malikiya haben das als Voraussetzung gesetzt. Sie haben gesagt, man darf nur I'tikaf machen, wenn man auch fastet. Das heißt, wenn man auf Reise ist oder wenn man aus irgendeinem Grund nicht fastet, dann darf man nicht I'tikaf machen bei ihnen. Und die anderen Ulama, und der Grund ist, wallah a'lam, weil der Prophet das so gemacht hat, ja. Auf jeden Fall, die anderen Ulama haben sich darauf gestützt, dass, und haben gesagt, dass I'tikaf nichts mit Fasten zu tun hat und nicht miteinander verknüpft ist. Denn es kann auch sein, dass man, es kann ja sein, dass man krank ist und deswegen nicht fasten kann. Aber da kann man vielleicht trotzdem I'tikaf machen. Oder jemand, der sehr alt ist, er kann nicht fasten, aber er kann trotzdem I'tikaf machen. Und dann, wie gesagt, es gibt keine Verbindung zwischen diesen beiden Sachen. Und sie haben das belegt auch mit der Tatsache, dass Umar ibn Khattab, radiallahu anhu arda, Nadr gemacht hat, dass er nachts I'tikaf macht. Dass er nachts I'tikaf machen will. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, befahl ihm, den Nadr auszuführen. Der Prophet befahl ihm, den Nadr auszuführen. Und sie haben gesagt, nachts fastet man nicht. Und wenn der Prophet ihm angeordnet, den Nadr ausführen soll, dann, das ist ein Hinweis darauf, dass Nadr, dass das I'tikaf mit Fasten nichts zu tun hat. Selbstverständlich, kann man den Einwand erheben und sagen, es schließt ja nicht aus, dass Umar nicht auch gefastet hat. Es schließt nicht aus, dass Umar nicht auch gefastet hat. Wie dem auch sei, wallahu a'lam, diese zwei Ansichten gibt es. Und der Sheikh Shinqiti bevorzugt die Ansicht, dass man das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Und man darf fasten ohne, man darf I'tikaf machen, auch wenn man nicht fastet. Ja. Dann darf man auch nach der richtigen Ansicht I'tikaf machen, nur einen Teil eines Tages. Ich muss nicht 24 Stunden oder von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang oder irgendetwas. Ich muss nicht eine bestimmte Zeit lang. I'tikaf kann auch eine Stunde sein. I'tikaf kann noch mehr, weniger sein oder noch mehr sein. Ist egal. Hauptsache ich fasse die Absicht. Denn es gibt keinen Beleg dafür, dass I'tikaf, dass es eine Mindestanzahl von Stunden oder so etwas gibt. Ja. Dann, eine Frau darf I'tikaf machen in der Moschee unter zwei Voraussetzungen. Erstens, dass es keine Fitna gibt. Und zweitens, dass es keine Ikhtilat gibt, keine Durchmischung gibt von Männern und Frauen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Also, man geht keine Reise an, ja, zu irgendwelchen Moscheen, außer zu drei Moscheen. Und damit ist gemeint die Moschee in Mekka und die Moschee in Medina und die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, Al-Quds. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass man dorthin reisen darf, aufgrund der Verzüglichkeit dieser Moscheen, weil dort die Belohnung verdoppelt wird, oder nicht nur verdoppelt ist, sondern vervielfacht wird. Allerdings ergibt sich aus diesem Hadith, oder nicht aus dem Hadith, sondern auch aus anderen, eine wichtige Regelung, und zwar, wenn jemand Nadr gemacht hat, in Jerusalem I'tikaf zu machen, zum Beispiel. Ja? Ich habe Nadr gemacht, Gelübde geleistet, wenn irgendwas passiert, meinetwegen, dann, was ja verabscheut ist, also soll man nicht machen, ja? Man soll kein Nadr machen. Das ist verpönt. Weil das bringt nichts Gutes, normalerweise, ja? Es bringt sehr viel Schlechtes bei vielen Menschen. Weil sich dann Sachen auferlegen, die sie dann nicht tun können, deswegen. Auf jeden Fall, wenn jemand sagt, ich verspreche Allah, dass ich I'tikaf mache, eine Woche lang in Al-Quds, in Jerusalem, in der Moschee. Dann, darf er diesen Nadr auch anders einlösen und er darf den Nadr auch in Medina machen oder in Mekka. Das heißt also, in derjenigen von den drei Moscheen, die wertvoller ist als die andere, darf er seinen Nadr einlösen. Ja? Und das ist so authentisch überliefert worden und deswegen darf man das tun. Ja. Dann die vier Imame und die Mehrheit der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen sind der Ansicht, dass man I'tikaf auch machen darf in anderen als den drei heiligen Moscheen. Denn es gibt einige Gelehrten, die gesagt haben, man darf I'tikaf nur machen in Mekka, Medina und Jerusalem, in den drei heiligen Moscheen. Und sie haben sich gestützt auf einen Hadith, wo es heißt, La'tikafa illa fil masajid al-thalatha. Es gibt kein I'tikaf außer in diesen drei Moscheen. Und der Hadith ist eigentlich glasklar. Trotzdem, die absolute Mehrheit der Ulama handelt nicht nach diesem Hadith, sondern sie haben gesagt, man darf in allen Moscheen der Welt, die diese Voraussetzungen erfüllt haben, die ich vorhin erwähnt habe, I'tikaf machen. Und sie haben sich gestützt auf die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte, wa antum aakifuna fil masajid. Also Allah hatte ja verboten, dass man sich seinen Frauen nähert, während man im I'tikaf Zustand ist, fil masajid, in den Moscheen. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen, er hat nicht gesagt in den drei Moscheen, er hat in den Moscheen allgemein gelassen. Er hat es allgemein gelassen. Und Hudhaifa radiallahu anhu arda, er ist der Überlieferer dieses Hadithes gewesen. Und Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, er war auch von den Tabi'in der Ansicht, dann, dass man nur in diesen drei Moscheen I'tikaf machen darf. Und sie sagen, wer I'tikaf macht in irgendeiner anderen Moschee, ist ungültig. Das ist kein I'tikaf, das gibt es nicht. Nur in Mekka, Medina und Jerusalem. Und die Antwort der Mehrheit der Gelehrten auf den Hadith, es gibt kein I'tikaf außer in drei Moscheen, ist von zweierlei Perspektive. Die erste ist, sie sagen, der Hadith ist Mawquf. Das heißt, es ist nicht die Aussage des Propheten, sondern die Aussage von Hudhaifa. Und die zweite Ansicht ist, wenn es authentisch ist, dann ist damit nicht gemeint, dass der I'tikaf ungültig ist, sondern er ist unvollkommen. Und vollkommen ist er erst in diesen drei Moscheen. Allerdings ist er woanders gültig. Ja? Genauso wie der Gesandte Allah gesagt hat, kein Gebet, wenn das Essen serviert ist. Okay? Wenn jemand betet, sein Gebet ist gültig und da hat sein Gebet Pflicht erledigt. Aber vollkommener wäre es, wenn er es erstmal gegessen hätte und danach gebetet hätte. Ja? Aber damit natürlich gemeint, wenn noch die Zeit da ist. Ja, also ich weiß nicht. So, auf jeden Fall, das ist die und der Beweis dafür ist, das, was die Mehrheit gesagt hat, und auch gleich ein Beweis für, eigentlich für die anderen Gelehrten, ist eine Folgeerzählung über die authentische Silsila as-Sahiha. Und zwar sagte Hudhaifa, Hudhaifa radiallahu anhu, der Sahabi, ja, ibn al-Yaman. Er sagte zu Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, marartu ala unasin ukufun bayna darika wa dari Abi Musa, yani fil masjid. Er sagte, ich habe vorgefunden, er sagte zu Abdullah ibn Mas'ud, ich habe vorgefunden, dass einige Leute I'tikaf machen zwischen deinem Haus und dem Haus von Abu Musa. Und das ist dort die Moschee. Okay? Das war dort die Moschee. Eine Moschee, meine ich. Eine Moschee. Also nicht die eine von den drei heiligen Moscheen, sondern irgendeine andere. Und dann sagte Hudhaifa, وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ قَالْ لَاْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ. Und Hudhaifa sagte zu Abdullah ibn Mas'ud, und du weißt doch, dass der Gesandte Allah gesagt hat, es gibt keine I'tikaf außer den drei Moscheen. Dieser Teil spricht für die Ansicht dieser Minderheit von den Gelehrten, die es gesagt haben. Ja? Die gesagt haben, der Hadith ist vom Propheten und nicht von unter anderem Sheikh al-Albani, diese Ansicht, ja? Dass man I'tikaf nur in diesen drei Moscheen machen darf. Und dann sagte daraufhin Abdullah ibn Mas'ud, la'allaka nasita wa hafidhu wa akhta'ta wa asabu. Er sagte, es kann sein, dass du vergessen hast und sie nicht vergessen haben. Und dass du einen Fehler gemacht hast und sie es richtig gemacht haben. Ja, also weist darauf hin, dass er nicht diese Ansicht teilt und das eben nicht die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Wallahu ta'ala a'lam. Denn hätte Abdullah ibn Mas'ud gewusst, dass es die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, hätte er nicht diese Aussage zurückgeworfen. Na. Aber wie gesagt, es ist auch die Muslime seit Anfang, seit der Zeit der Sahaba, bis zur heutigen Zeit machen I'tikaf in den Moscheen. Und wie gesagt, das ist auch ein starker Hinweis darauf, dass es erlaubt ist, weil es auch die Ansicht der absoluten Mehrheit der Gelehrten ist. Wallahu a'lam. Na. Soll man der Mu'takif, derjenige, der in der Moschee ist und I'tikaf macht, darf nur aus der Moschee rausgehen, wenn es einen zwingenden Grund dafür gibt. Wie zum Beispiel, wenn er seine Notdurft verrichten muss, auf Toilette gehen muss, oder wenn er essen und trinken muss, weil niemand es ihm in die Moschee bringt, oder weil er und deswegen muss er sogar, wenn er seine Notdurft verrichten möchte, zur nächstmöglichen Toilette gehen und nicht irgendwie nach Hause gehen oder sowas. Ja? Er geht zum nächstmöglichen Ort, und weil jede Notwendigkeit ist nur in dem Maße erlaubt, wie sie nötig ist. Jede Notwendigkeit ist nur in dem Maße erlaubt, wie sie notwendig ist. Also notwendig ist, dass du zur Toilette gehen musst, also darfst du auch gehen. Aber es ist nicht notwendig, dass du eben nach Hause gehst, wenn die Toilette näher dran ist. Also darfst du nur das machen, was auch wirklich zwingend notwendig ist. Und deswegen sagt der Sheikh Shinqiti, rahimahullah, eine sehr wichtige Sache, und zwar: Angenommen, du wirst vor Gericht gestellt oder als Zeuge aufgerufen oder sonst irgendetwas. Und man fragt dich über eine bestimmte Person. Und möchte herausfinden, ob diese Person vertrauenswürdig ist oder nicht. Und du weißt über diese andere Person drei Sachen, die ein Grund dafür sind, dass diese Person eigentlich nicht vertrauenswürdig ist. Du weißt über diese Person, dass sie bestimmte Sünden begeht, die ein Grund und auch davon nicht ablässt. Und dafür ein Grund dafür, angenommen, du weißt zwei Sachen davon. Du weißt einmal, sie trinkt Alkohol, und du weißt einmal, der betet nicht regelmäßig seine Pflichtgebete. Okay? Welches davon ist schlimmer? Das Schlimme davon ist, dass er seine Pflichtgebete nicht verrichtet, regelmäßig. Ja? Deswegen darfst du auch nur erwähnen, dass er Alkohol trinkt. Wenn du also mehrere Gründe kennst, die dafür sprechen, dass sein Zeugnis verworfen wird und nicht angenommen wird vor Gericht, darfst du nur das Wenigste, das Mindeste, das Unwichtigste erwähnen. Ja? Denn, wie gesagt, Notwendigkeiten sind nur in dem Maße erlaubt, wie sie wirklich zwingend auch wirklich notwendig sind. Man darf als Mu'takif keinen Kranken besuchen, und man darf auch kein Begräbnis folgen. Und mit seiner Frau zu spielen oder Geschlechtsverkehr ist unter Übereinkunft der Gelehrten verboten. Geschlechtsverkehr führt zur Ungültigkeit des I'tikaf. Aber alles andere, richtig an sich ist, dass es nicht zur Ungültigkeit des I'tikaf führt. Na. Und man soll Allahs viel gedenken und viel lobpreisen und wegen seinen Sünden weinen und sie bereuen. Und wenn Leute kommen, oder Freunde, und man merkt, dass sie einem ablenken wollen von seinem I'tikaf, oder es unabsichtlich tun, egal, dann soll man sich von ihnen abwenden, denn man hat sich diesem Gottesdienst gewidmet. Und man beginnt vor Maghrib der 21. Nacht. Bei den vier Imamen. Man beginnt I'tikaf, wenn man die letzten 10 Tage von I'tikaf machen will, vor dem Sonnenuntergang der 21. Nacht. Also die Nacht ist ja immer dem Tag voraus. Also die 21. Nacht beginnt mit dem Sonnenuntergang, und darauf folgt dann der 21. Tag. Ja? Und vor dem Sonnenuntergang des 21. beginnt man sich zum I'tikaf, und sie haben sich gestützt auf die Aussage Allahs, وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Allah schwört bei den 10 Nächten. Und das nach einem Tafsir sind das die letzten 10 Nächte von Ramadan. Nach einem Tafsir sind das die letzten 10 Nächte. Nach anderem Tafsir ist es die 10 Tage von Dhul-Hijja. Die 10 Tage von Dhul-Hijja. Und Aber bei Bukhari und bei Muslim ist überliefert worden, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha arada an ya'takif salla al-fajra thumma dakhala mu'takifah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn er i'tikaf machen wollte, betete er sein Fajr Gebet und dann ging er zu seinem Ort, wo er i'tikaf machen wollte. Also offensichtlich widerspricht sich das. Die einen sagen, die Mehrheit sagen, er soll vor dem Maghrib der 21. Nacht sein i'tikaf angehen. Und dann Hadith heißt es, betete sein Fajr Gebet und dann ging er zu seinem i'tikafplatz. Okay? Und das ist keine Meinungsverschiedenheit, es ist kein Widerspruch. Weil der eine redet davon, wann man seinen i'tikaf anfängt und das andere redet davon, wann er sich an den Ort in der Moschee begibt, wo er seinen i'tikaf machen möchte. Ja. Und deswegen ist es keine Meinungsverschiedenheit. Und endet, wann er endet der i'tikaf? Ganz einfach, sobald Ramadan zu Ende ist. Und zwar mit dem Sonnenuntergang des letzten Tages, genau. Sobald praktisch die Eid-Nacht anfängt. Die Nacht vor dem Eid-Tag anfängt. والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا